Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Ich bin richtig oldschool und total out. Ich habe immer noch ein Handy, das ist schon 5 Jahre alt. Ja, ich habe aber Freunde, die wechseln ihr Handy jedes Jahr, einfach weil sie einen neuen Scheiß haben wollen und das auch gut finden. Aber die haben immer so ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, das merkt man, weil sie ja genau wissen, dass es eigentlich nicht nötig wäre. Ding funktioniert ja noch und weil man damit sehr viel Elektroschrott ja irgendwie produziert. Es gibt aber etwas, das könnte unser aller Gewissen erleichtern. Ist wirklich eine super Idee, das sind die sogenannten modularen Handys. Ja, da gibt es dann ein Basismodell mit einer festen Hülle. Und man kann das aber nachrüsten. Ja, kann man dann selber entscheiden, was will ich da haben an Akkulaufzeit, wie viel Festplatte, wie viel Prozessoren oder welchen Prozessor vor allem auch. Und modulares Handy im Sinn von verschiedene kleine Module Möglichkeiten. Martina Schulte ist da, hat sich das für uns näher angeschaut. Kann man die Dinger denn tatsächlich schon kaufen oder ist es bis jetzt nur eine fantastische Idee? Nee, also eins ist schon auf dem Markt, das ist das Fairphone, also das könnte man sich jetzt sogar zu Weihnachten noch bestellen. Damit wollen die Macher, schreibt Heise, beweisen, dass ein Smartphone umweltfreundlicher und transparenter hergestellt werden kann. Der Clou, du kannst es, wenn du willst, selber komplett auseinander und wieder zusammenbauen. Um zum Beispiel jetzt Akku und Display zu tauschen, brauchst du nicht mal Werkzeug und für die anderen Module reicht ein ganz normaler Schraubendreher. Das Fairphone läuft auf Android, der Prozessor ist auch ziemlich fix, das Display ist ziemlich scharf und hell. Beim Test der Zeitschrift CT kamen allerdings Kamera und Akku nicht ganz so gut weg. Außerdem ist es halt leider im Moment noch relativ teuer, 525 Euro. Das liegt aber daran, dass es jetzt erstmal noch in relativ geringen Stückzahlen gebaut wird. Also wenn wir viele kaufen, wird die Entwicklung auch besser und dann wird es irgendwann auch günstiger. Ne? Ja. Das ist leider immer der Clou. Wenn ich jetzt aber momentan noch nicht so viel Geld ausgeben möchte, gibt es schon andere Optionen, was so modulare Handys angeht? Also dann könntest du dein aktuelles Handy auch nachrüsten und zwar mit dem Nexpack Case. Nexpack ist eine Firma aus Hongkong, die haben 3 Deutsche gegründet und ihr Smartphone-Case, das kannst du hinten auf dein Handy draufschieben, um dein eigenes Smartphone sozusagen aufzupimpen. Diese Hülle, schreibt die Technology Review, die hat halt da eben auf dieser Rückseite so Einschübe für verschiedene Elektronik-Bauteile und die wird passen auf zum Beispiel auf die 6er iPhones oder auf die 6er Galaxies und mit diesem Case kannst du dann zum Beispiel einen Zusatzakku nachrüsten, einen besseren Blitz dir einbauen, du könntest sogar einen Laserpointer reinschrauben oder ein Temperaturmesser oder total crazy einen Sensor zur Erfassung der Luftqualität. Also da merkst du, dass das... Finde ich gut, in Zeiten des Klimawandels und so, ne? Ja, aber ich denke mal, in Asien ist das auch ein großes Thema, Ding. Ja. Und in Planung sind halt auch noch so crazy Sachen wie ein Alkoholmesser, Lesegerät für SD-Speicherkarten und dann ein Ding, was ich jetzt mal so Magic-Modul nennen würde. Das heißt, da sind 2 frei konfigurierbare Knöpfe drauf, über die du dann du kannst dann festlegen, was auf deinem Handy passiert, wenn du auf diese Magic-Buttons draufdrückst. Ja. Okay. Nexpack Case, was kostet das Ding? Das ist echt billig, also kostet $65 das eigentliche Case, aber neben dieser Hülle brauchst du natürlich auch noch die Module und die kosten dann nochmal zwischen $15 und $29, je nach Modul. Und das wird es wahrscheinlich ab 2016 geben oder wird ab 2016 ausgeliefert. Jetzt sind Fairphone, der Hersteller von Fairphone und auch Nexpack eher kleinere, unbekannte Hersteller, mischen die ganz groß die wir alle kennen, bei diesen modularen Smartphones gar nicht mit bis jetzt? Doch, auf jeden Fall. Also eines der bekanntesten Projekte, über das auch schon viel geschrieben worden ist, ist Googles Projekt Ara. Das Ara-Smartphone basiert, schreibt das Blog FutureZone, auf dem Rahmen, dem sogenannten Endoskelett, kurz Endo genannt. Das wird es dann später in 3 verschiedenen Größen geben. Einmal so klein wie ein iPhone 5, einmal so groß ungefähr wie ein Galaxy S6. Und dann gibt es noch dieses Phablet-Format, das ist dann halbe Größe zwischen Smartphone und Tablet. Und diese 3 Endos, da kannst du dann auch Module reinschieben, genau wie bei diesem Nexpack Case. Und das Coole bei dem Projekt Ara ist halt, dass das als Open Source angedacht ist. Also das heißt, da können auch andere Entwickler sozusagen was dafür entwickeln und du kannst es dann halt in dein Smartphone reinschieben. Und es wird halt auch unterschiedliche Preisspannen geben. Also es wird halt Low Budget geben und es wird Luxus geben. Also es soll, das Einsteigermodell soll schon für $50 bis $100 zu haben sein. Und Testlauf wird sein 2016 wahrscheinlich irgendwo auch in den USA. So, das heißt, ich ahne schon, wenn wir uns beide im kommenden Jahr um die gleiche Zeit wieder unterhalten, haben wir alle inzwischen Telefone, die völlig unterschiedlich variabel eben individuell angepasst aussehen, ja? Ja, das ist die spannende Frage, ob das so sein wird. Ne? Einerseits glaube ich halt schon, das ist eine super Idee, weil der Trend auf jeden Fall dahin geht, dass wir Konsumenten alles immer mehr customizen wollen. Ne? Den Schreibtisch zu Hause, den kannst du jetzt im Netz konfigurieren, Höhe, Breite, wie auch immer. Deine Klamotten kannst du dir auf den Körper rechnen lassen. Und das Smartphone ist sicher auch ein Ding, wo Leute Wert drauf legen werden, dass sie das customizen können. Aber ich denke, auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Leute, die sagen, ich will einfach das neue Eibla, ich will mir da jetzt überhaupt keine großen Gedanken drum machen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, welchen Marktanteil die modularen Smartphones, ich sag mal, vielleicht eher so in 2-3 Jahren haben werden. Martina Schulte über eine tolle Idee, wie ich finde, an der auch schon fleißig gearbeitet wird. Testphasen laufen, teilweise kann man sie schon kaufen. Modulare Smartphones, damit man nicht immer erstens das gleiche Ding hat, zweitens aber auch einfach nachrüsten kann und nicht immer ein komplett neues Teil sich anschafft und somit ja auch weniger Elektroschrott produziert. Feine Sache, finde ich hier bei Schaum oder Hase. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?